Johnny war ein feiner Knabe, er war ein Fremd und hatte kein Zuhause. Und bei Rocktown liegt er längst im Grabe, und aus seinen Knochen wachsen Blumen raus. Englands Fahne haben wir getragen, und mein Johnny trug sie uns voran. Eine Bombe fiel, und sie nahm zum Ziel ganze 25 Mann. Die Bombe machte Bumm, da fiel mein Johnny um. Cheerio, cheerio, cheerio. Goodbye, Johnny, goodbye, Johnny. Schön war's mit uns zwei. Aber leider kann's nicht immer so sein. Goodbye, Johnny, goodbye, Johnny. Mach's mir nicht so schwer. Ich muss weiter, immer weiter, meinem Glück hinterher. Bricht mir auch heut das Herz in zwei. In 100 Jahren, Johnny, ist doch alles vorbei. Johnny! Johnny! Goodbye, Johnny, goodbye, Johnny. Warst mein bester Freund. Eines Tages, machst du im Himmel sein, machst mein Teufel sein, sind wir wieder vereint. In 100 Jahren, Johnny, ist doch alles vorbei. Johnny! Goodbye, Johnny, goodbye, Johnny, warst mein bester Freund. Eines Tages, machst im Himmel sein, machst beim Teufel sein.